WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, heute geht es noch nicht um Porno. Um Porno geht es morgen. Heute ist die Sendung frei und offen für alle eure Themen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, ihr kennt die Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin, die ich sehr herzlich begrüße heute, ist die Birgit. Birgit ist 44. Guten Morgen, Birgit. Ja, guten Morgen, Domian. Birgit, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir? Ja, ich wollte mit dir darüber reden, was letztes Jahr mit mir passiert ist. Und letztes Jahr wollte ich mich von meinem Mann trennen. Und und habe dann auch gesagt, dass ich ausziehen werde. Und eigentlich war auch alles so ganz klar und es hat geheißen, er hilft mir und ich helfe dir. Und ich muss dazu sagen, mein Mann ist jahrelang schon psychisch krank. Und und wie gesagt, ich bin dann hingegangen, habe dann Kartons geholt und wollte die dann einpacken. Ja, und am 27.06. letzten Jahres hat dann passiert. Ich habe die Kartons eingepackt und mein Mann ist auf Toilette gegangen und er hat einen fürchterlichen Knall gegeben und hat sich den Kopf geschossen. Also einmal, ja, und ich habe eigentlich gedacht, da wäre irgendwas durchgeknallt, eine Sicherung oder so, und habe auch gar nicht jetzt so damit gerechnet und bin an der Badezimmertür vorbei und ja, und dann war die zu, habe die aufgemacht und habe ich schon gesehen, wie überall Blut alles rauskam und in meiner Panik. Er lag auf dem Boden? Nee, der saß auf dem Toilettendeckel, also der saß auf der Toilette drauf, der Deckel war runtergeklappt, der saß da drauf. Und in meine Panik bin ich dann hingegangen, habe die Polizei gerufen und es hat irgendwie nicht so funktioniert und dann ist mir direkt im Kopf gekommen, Mensch, die Pistole lag auf dem Boden und dann bin ich sofort wieder im Badezimmer rein und wo ich da reinging, ist er dann hingegangen, hat die Pistole wieder in der Hand gehabt und ich habe meine Hand auch bei ihm an der Hand gehabt und er ist trotzdem hingegangen. Ja, und hat nochmal abgedrückt, nicht auf, also an einer anderen Stelle am Kopf. Du hattest aber die Pistole auch in der Hand. Ja, und er wollte den davon und er abhalten. Er hat quasi mit deiner Hand zusammen nochmal geschossen. Ja. Deine Hand war an der Pistole, als er nochmal geschossen hat. Ja. Und du konntest. Genau. Im Eifer des Gefechtes oder in dem Schock konntest die Pistole nicht wegreißen von ihm. Nee. Er hat immer nur, weil ich war so auch, du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Blut war und ich war sowieso in Panik und ich habe dann nur gedacht, dem schnell die Pistole abzunehmen und aber der hat irgendwie so eine Kraft aufgebracht und hat die nochmal am Kopf und ich war dann auch am Rumzerren. Der erste Schuss hat er sich da schon richtig in den Kopf getroffen. Ja, ein aufgesetzter Schuss und also da war so ein, ich muss dazu sagen, war eine Gaspistole. Ach so. Eine Gaspistole, eine 9 mm Gaspistole und durch diesen Mündungsfeuer platzt natürlich, das Gewebe am Kopf platzt voll dann auf. Was heißt aufgesetzter Schuss? Ja, er hat sich die Pistole, mein Mann hatte auch eine Glatze gehabt. An den Kopf gedrückt. Genau, am Kopf gesetzt und abgedrückt. So, und das hat beim ersten Mal nicht geklappt. Ja, und beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Und dann, der saß dann und hat immer nur gesagt, lass mich sterben. Und wie gesagt, ich in meiner Panik, habe ich die Polizei dann irgendwie gerufen, habe, wie gesagt, wieder aufgelegt. Ich muss dich unterbrechen. Du hast gerade gesagt, das hat nicht so geklappt mit dem Polizeianrufen. Warum nicht? Ich habe die Nummer gewählt. Und dann habe ich, glaube ich, entweder habe ich nicht lange genug gewartet oder aufgelegt. Ich weiß, ich war irgendwie. Ja, du warst aufgeregt, ja. Das heißt, du hast gar nicht mit der Polizei gesprochen. Bitte? Das heißt, du hast gar nicht mit der Polizei gesprochen beim ersten Mal. Doch. Das war ja dann so gewesen, der zweite Schuss, der gefallen ist. War ich ja dann in meine Panik. Und dann habe ich nur gedacht, damals hat meine Mutter zu mir gesagt, wenn der dir mal irgendwas antun sollte, dann geh im Hausflur. und schrei ganz laut um Hilfe. Mhm. Ja, das habe ich dann auch immer eine Panik gemacht. Damit wir es ganz, damit wir es richtig klären. Als du das erste Mal die Polizei angerufen hast, hast du mit keinem Polizeibeamten gesprochen? Nee. So, das meinte ich gerade. So, jetzt, dann bist du jetzt, nachdem es passiert war, bist du ins Treppenhaus gelaufen und hast geschrien. Ja, genau. Ja. Und dann? Und dann habe ich in der Panik das Fenster nicht aufgekriegt und gegenüber, sage ich mal, da wohnt meine Freundin und ihr Mann. Und der Mann war schon am Fenster und hat mich so mit Gestiken beruhigt. Die haben die beiden Schüsse auch gehört drüben und die haben sofort gewusst, woher das kam, was das war. Und ich sag mal, in drei Minuten war meine Freundin, die Maggie, auch schon drüben gewesen und die Polizei war dann auch da. Ja. Und in meiner Panik stand ich dann mit Blut überall. Ich habe das ja selber nicht gemerkt und mit der Waffe in der Hand stand ich dann da und die Maggie hat nur zu mir immer gesagt, Birgit, leg die Waffe hin, leg die Waffe hin. Und ich war ja so in Panik. Achso, die haben und gedacht, dass du deinen Mann erschossen hast. Ja, genau. Und die Polizei zunächst auch? Ja, die kam mit gezogener Waffe rein an der Haustür und sagten nur zu mir, Frau Wolf, legen Sie die Waffe hin. Mhm. Legen Sie die Waffe. Ich denke, man kann doch nicht. Ich wollte ja nur die Waffe abgeben und zeigen, was der da gemacht hat. Und ich war ich fange jetzt schon wieder an zu ziehen. Wie lange hat das denn gedauert, bis sich das denn aufgeklärt hat, dass du es nicht getan hast? Am gleichen Abend. Am gleichen Abend. Jetzt muss ich nochmal fragen. Das ist mir völlig neu, dass man sich mit einer Gaspistole töten kann. Erklär es uns. Ja, also ich sag mal, mein Mann, der hat schon mal im Fernsehen, hat der mal wohl so einen Bericht gesehen. Da hat man mit einer Gaspistole auf so einer Melone geschossen und die Melone, sag ich mal, ist in 1000 Stücke zerfetzt, war die dann, sag ich jetzt mal. Und man hat auch gesagt, wenn man einen aufgesetzten Schuss macht mit einer 9mm Gaspistole, würde dann auch, würde man dran sterben, sage ich jetzt mal so, wenn beim aufgesetzten Schuss. Und er ist dann definitiv an dem zweiten Schuss verstorben? Nein, der ist nicht verstorben. Ach so. Nee, verstorben. Ach so, Gott sei Dank. Ich dachte, er wär tot. Er war dann schwer verletzt, oder wie? Ja, der war schwer verletzt. Und wo die Polizei dann kam und Krankenwagen kam und der hat ja noch richtig Randale gemacht, der wollte ja gar nicht mit und der wollte sterben und ich habe den nur gefragt, weil ich auch so geweint habe, weil ich fertig war, warum hast du das gemacht? Und ich habe immer nur gehört, wie der gesagt hat, ich will sterben und ich denke, das passiert doch eigentlich nur im Tatort sowas. Ja, aber wenn ich das gerade richtig verstanden habe, wolltest du dich ja von ihm trennen. Ja. Ne? Und er ist psychisch erkrankt, hast du gerade erzählt. Kann es sein, dass es letztendlich eine Reaktion darauf war, dass du dich trennen willst von ihm, dass er deshalb nicht mehr leben wollte? Ja, auf jeden Fall. Wie schwer verletzt war er denn? Wie schwer verletzt war er denn? Also die beiden aufgesetzten Schüsse, die haben schon so ein bisschen, sag ich mal, am Gehirnknochen, sag ich mal, was abgeschraubt und da ist, glaube ich, auch, da wandert, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen von dem Gehirnknochen bei dem irgendwie im Kopf rum, sag ich jetzt mal. Aber die Ärzte haben gesagt, eventuell, er könnte damit noch Schwierigkeiten bekommen, aber ansonsten, glaube ich, ist alles mit dem in Ordnung, soweit ich gehört habe. Ist er operiert worden am Kopf, am Gehirn? Nee, die haben die Wunde irgendwie, glaube ich, beide Wunden, die haben mich ja dann den Abend noch angerufen, aber ich konnte gar nicht telefonieren, das hat eine Freundin gemacht. Und die haben dann gesagt, die haben die Wunde, beide Wunden genäht und die haben auch gesagt, wie groß die waren und dass das ganz schön zerfetzt war alles. Und vielleicht war ihm doch durchaus klar, dass man sich nicht töten kann mit einer Gaspistole, sondern sich unter Umständen nur schwer verletzen kann und wollte diesen Weg gehen, um vielleicht dich auch unter Druck zu setzen, kann das sein? Ja, ich jetzt im Nachhinein, ich habe mir danach ja sofort therapeutische Hilfe geholt, weil ich habe ja nicht damit, ich habe gedacht, das schaffe ich gar nicht. Ich habe ja Panikattacken und Angstzustände und Albträume gehabt und weiß ich nicht, da hätte ich ja so gar nicht alleine geschafft. Ne? Wie ist denn die Situation heute? Ihr lebt nicht mehr zusammen? Nein, ich habe den, seitdem das da passiert ist, habe ich den nie wieder gesehen. Ich habe ein oder zweimal mit dem telefoniert. Und hab dir noch irgendwelche Unterlagen nach Hause im Briefkasten geschmissen, aber... Du weißt gar nicht, wie es ihm geht. Nee, und ich bin auch ganz ehrlich, möchte ich auch gar nicht. Weil ich sag mal auch ganz ehrlich, ich habe auch ein bisschen Angst, So abends jetzt, wenn wieder dunkel wird, dann habe ich natürlich Angst, weil ich habe auch einen Hund. Und da muss ich ja natürlich regelmäßig raus und dann ist das natürlich, dann habe ich Angst, dass er hinter irgendwelche Hecke sich versteckt hat. Er weiß, wo du wohnst. Ja, der weiß, wo ich wohne. Ja. Und wir wohnen gar nicht, sag ich mal, weit auseinander. Wie lange wart ihr eigentlich zusammen gewesen? Wir waren 19 Jahre verheiratet und 20 Jahre zusammen. Und auch während des, und seid ihr jetzt richtig regulär geschieden? Nee, geschieden werden wir jetzt, ja okay, das läuft jetzt noch und da sind noch ein paar Sachen, die müssen geregelt werden und aber geschieden werden wir auf jeden Fall definitiv. Machst du dir in irgendeiner Form einen Vorwurf? Ja, am Anfang habe ich mir ganz, ganz dolle Vorwürfe gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich nicht ausgezogen wäre, wäre das nicht passiert. Aber jetzt, ich sag mal, mit meinen Freunden, ich habe sehr gute Freunde und die mich auch immer unterstützen und die mir auch immer wieder sagen, ich sag mal, in therapeutischer Behandlung bin ich jetzt nicht mehr, weil mein Therapeut gesagt hat, ich wäre stabil genug. Also du hast heute Abstand genommen von dem Schuldgefühl, weil? Ja, auf jeden Fall. Weil ich eingesehen habe, ich führe ein eigenständiges Leben und mein Mann hat natürlich versucht, jetzt in dem, was er gemacht hat, weiterhin irgendwie mich unter Kontrolle zu halten und ich mal klein zu halten. Ja. Was war das denn eigentlich für eine psychische Erkrankung? Ja, was war das für eine? Ich sag mal, der hatte eigentlich mehrere. Der hatte Angstzustände, Panikattacken. Der konnte eigentlich im Prinzip, sage ich jetzt mal, habe ich eigentlich immer die ganzen Jahre hinterher zwei Leben geführt. Ich habe mein eigenes Leben geführt und das Leben von meinem Mann. Gab es auch mal gute Zeiten? Ja, am Anfang gab es gute Zeiten, natürlich, aber wie das dann hinterher, dann, ich sag mal, weiß nicht, 2005 anfing mit seiner dollen psychischen Krankheit, dass er dann öfters in der Klinik war und mit der Arbeit, wir haben auch zusammen in eine Firma gearbeitet, dass er sich dann irgendwelche Gedanken gemacht hat, ich sollte ihm, wenn ich das Auto aus der Garage hole, er wollte sich unterm Auto legen und ich sollte ihn dann überfahren. Oder wenigstens über der Hand und ich das also du kannst froh sein, Birgit, dass das doch jetzt noch so glimpflich ausgegangen ist. Ich finde die Entscheidung völlig richtig, dass du gegangen bist nach dem, dass du gehen wolltest, nach dem, was du gerade beschrieben hast. Und wie gut, dass du dich jetzt wieder gefangen hast. Denn ich glaube, mit Schuldzuweisungen kommt man da überhaupt gar nicht weit. Der Mann war krank, schwer krank, seelisch. Und wenn du eine gute Distanz jetzt dazu gefunden hast, ist das der richtige Weg und ich freue mich für dich, dass das so klappt. Auf jeden Fall. Bist du jetzt auch noch in psychologischer Behandlung? Nee, bin ich nicht, aber ich sag mal, ich bin auf einem guten Weg. Ich weiß, man sagt ja immer, man muss immer viel reden und aber ich habe sehr, sehr gute Freunde, die mich unterstützen und auch wenn es mir mal schlecht geht, dass ich da also ja, das ist sehr gut. Nicht immer ausquatschen kann. Liebe Birgit, ich möchte dir auf jeden Fall Stichwort reden. Gerne jetzt auch noch ein Gespräch, weil unsere Zeit ein bisschen wegläuft gerade. Ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Möchtest du das? Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Dann ruft die Sabine dich gleich an. Ich wünsche dir von Herzen, dass du weiterhin gut Abstand gewinnst zu dieser schlimmen Sache und dich erholst und dass du dein eigenes Leben gut und stabil führen kannst. Von Herzen alles Liebe und Gute. Oh, ja, ich wünsche dir auch alles Gute und mach die Sendung weiter so. Ja, sehr gerne. Du legst bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Ja, alles klar, wunderbar, danke. Tschüss, Birgit, ciao. 0800 220 50 50. Und hier ist Simon, 24. Guten Morgen, Simon. Guten Morgen, Domian. Simon, um was geht's? Ja, ich rufe an, ich komme aus Wolfsburg. Oh Gott, oh je. Oh je. Ja, da gibt's ja nur ein Thema, was jetzt kommen könnte, und zwar ist das Dieselgate bei Volkswagen. Arbeitest du aber bei VW? Nein, meine Freunde und Familie, alle arbeiten da. Ich wollte sagen, ganz Wolfsburg ist ja das Klischee, dass die alle bei VW arbeiten. Genau. Ja, das ist auch, stimmt auch fast. Ja. Also, ich rufe mich quasi stellvertretend für die Leute an, die nicht dort arbeiten können, weil sie dort arbeiten und quasi um ihren Job fürchten müssen. Ja, genau. Ja, erzähl mal, wie ist so die Stimmung in der Stadt, also, oder auch in der Familie? Ja, also es gehen schon, also erstmal gehen alle d'accord, dass sie sagen, Winterkorn muss weg. Das kann nicht sein, dass, also entweder er wusste nicht, was passiert ist, was da jemand gemacht hat, da dieser Michael Horn, der USA-Chef, Und dann, gut, wenn er selbst, wenn er es nicht wusste, schon schlimm genug. Oder aber er wusste, dass da gemauschelt wird und er hat nichts dagegen getan. Weißt du, Simon, ich will gleich mal was dazu sagen. Ich finde, dass so ein Typ bleiben muss und das wieder ausbaden muss. Wenn der jetzt geht, kriegt der eine fette Abfindung, hat sowieso ein Mega-Gehalt gehabt und macht sich ein schönes Leben. Nein, ich finde, wenn er die Verantwortung wirklich, wenn er es ernst meint mit Verantwortung tragen, dann muss er den Karren jetzt wieder aus dem Dreck ziehen, was auch immer er jetzt macht. Das stimmt, vor allen Dingen, wenn er das wirklich schaffen würde, wenn er jetzt irgendwie mit einer super Technik daherkommt, die alle aus den Socken haut, dann wird das vielleicht schnell wieder vergessen. Aber das, glaube ich, fängt mal zu zweifeln. Glaubt man da in den Werkskreisen, dass er nichts davon gewusst hat? Nee, da glaubt man nicht dran. Man glaubt eher, es gehen wieder die wildesten Verschwörungstheorien durch die Gegend. Man glaubt eher, dass das eine Retourkutsche von Piëch ist, weil der ja so viel Macht und Einfluss und Geld hat, dass er irgendwie seine Fäden gezogen hat und dass dann diese Software-Manipulation an Pflicht gekommen ist und an diese Behörde da, was da auch alles gelaufen ist. Ja, aber dazwischen würde Piëch ja sein eigenes Werk, Lebenswerk zerstören. Ja, das ist auch, das ist halt eine, also das, ich meine, die Leute fangen an zu spinnen, wenn sie Pause haben, dann, wenn sie Bild lesen oder was auch immer, dann geht's halt rund. Ne? Also, sehr lustig. Wir unterhalten uns gerade, ich unterhalte mich mit dir wie mit einem Fachmann und dich qualifiziert nur die Tatsache, dass du in Wolfsburg wohnst. Aber es macht mir großen Spaß, mit dir zu reden. Deswegen gestatte mir noch eine andere Frage, was so als Außenstehender auch nicht nachvollziehbar ist. Wie kann das einem Weltkonzern passieren? Ja. Wie kann das passieren? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe das gehört, das erste Mal früh morgens im Radio. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Dann schnell die ganzen Apps gecheckt und so. Dann habe ich mir so gedacht, also entweder hat VW einfach nicht das nötige Know-how, Motoren zu bauen, die den amerikanischen Regularien entsprechen. Und dann müssen sie halt mit so einem Softwareprogramm cheaten, würde man neudeutsch sagen. Wiederum muss man ja sagen, das ist ja auch schon eine geniale Ingenieurleistung, dass diese Software genauso funktioniert, wie sie nur funktioniert hat. Ja, dass sie aber andererseits müssten sich diese Leute auch im Klaren sein, wenn sie selber in der Lage gewesen sind, dieses Programm so zu programmieren. Absolut. Dann würde es auch jemand anders geben, der in der Lage ist, das zu hacken und ratzfatz. So. Jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Und wie ist das erklärbar, dass da nicht irgendein kluger Mensch in dem Konzern gesagt hat, nee Jungs, das können wir nicht so machen. Das müssen wir ordentlich machen. Also ich weiß nicht, dass, die Wege bei VW sind dermaßen lang. Also ich habe da gearbeitet als Student. Die suchen im Sommer immer Werkstudenten, wenn die Hauptbelegschaft in Urlaub geht, dann damit die Produktion weiterläuft. Und da habe ich halt ein bisschen in den Arbeitsablauf reinschnuppern können und die Wege sind sehr lang. Das heißt, wenn einer eine Idee hat, dann muss das erst durch 5 verschiedene, na mindestens Stationen gehen und das heißt, wenn einer sagt, Leute, so geht das nicht, dann geht das vielleicht zum Zweiten und der Zweite sagt, naja, das ist halt so stille Post, am Ende kommt nicht das dabei rum, was der Erste gesagt hat. Und schon ist wieder ein Sande verlaufen. Ja. Hat man jetzt, kannst du das mitbekommen, hat man in Wolfsburg Angst um die Arbeitsplätze? Also ich habe heute in der Tagesschau oder Brennpunkt oder was das war, haben sie gesagt, VW hat so viel Geld, die würden das auch unbeschadet überstehen. Ja, mit Geld schon. Ich meine, gelesen haben, dass sie 21 Milliarden auf der hohen Kante haben. Ja, ja. Aber geht es ja nicht um. Es geht ja um den enormen Imageverlust. Aber in Wolfsburg ist der Betriebsrat und die Gewerkschaft hat sehr viel Einfluss bei VW. Wenn jetzt noch Arbeitsplätze verloren gehen, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Die Frage ist jetzt ist es in Amerika aufgeflogen. Alle werden natürlich jetzt in Europa, in Deutschland die Autos auch testen. Garantiert. Also das ist nicht nur auf Amerika beschränkt, das ist weltweit. Und was passiert, wenn das jetzt hier in Deutschland, wenn in Deutschland auch Dieselfahrzeuge fahren, die genauso manipuliert wurden? Was dann? Also das sind Ausmaße, die kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich glaube auch VW selber, diese Geschichte, VW wurde ja im Mai darüber informiert, dass irgendwie, dass die dass die Abgase da, dass das untersucht wird. Mhm. Und dann auf der IAA macht Winterkorn noch gute Miene zum bösen Spiel. Gestern wurde, oder heute wurde der Passat in den USA vorgestellt. Mhm. Der Passat, der auch... Ich hab's gesehen, ja. Ich hab's gesehen im Netz. Im Dings, ja, im Gespräch ist. Und also es... Toyota wird sich die Hände reiben. Sieht schlecht aus. Wie bitte? Toyota reibt sich die Hände. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, VW hat ja das Ziel aufgegeben, 2018 der weltweit größte Autobauer zu werden. Das ist jetzt durch. Andererseits, kann es denn vielleicht auch sein, dass dieses Problem nicht nur VW hat, sondern auch andere große Marken? Ja. Könnte ja auch sein. Ja, das, wenn das auch so sein sollte und es auffliegt, das wäre für VW wiederum gut. Aber, naja, also das wäre überhaupt, dann, also BMW zum Beispiel hat das Problem schon mal nicht. Mhm. Weißt du das sicher? BMW-Autos wurden auch getestet, die haben es nicht. Ja. Mhm. Audi hat das auch, also der Audi A3 ist, glaube ich, davon betroffen, und aber das gehört ja zum VW-Konzern. Und also ich weiß nicht, das ist einfach, VW begibt sich da auf ganz dünnes Eis. Mhm. Ne? Also die haben kein richtiges Auto. Toyota ist führend bei den Hybridautos, bei den Elektroautos. Opel und Renault sind alle viel fortschrittlicher, was das angeht. Dann kommt VW mit dem E-Golf daher. Also, wir werden also, das Ganze die jetzt... Die haben halt keine fortschrittliche Technik aktuell. Ja. So, es bleibt spannend. Es werden jetzt wahrscheinlich Tag für Tag neue Nachrichten kommen. Und man kann ja ich so... Ich glaube, es kommen noch irgendwelche Klopper. Also wenn es vorher waren es von 500.000 Autos die Rede, jetzt sind es 11 Millionen, dann irgendwann, es geht noch... Ja. Nach oben. Man kann nur hoffen, letztendlich auch aus Solidarität zu den Arbeitern, dass sich die ganze Sache doch irgendwie fängt und dass zumindest keine Arbeitsplätze verloren gehen. Ja, auf jeden Fall. Simon, danke für deine fachkundige Meinung und das Gespräch über das VW-Desaster. Vielen Dank. Ja. Schöne Grüße nach Wolfsburg. Jo. Tschüss. Ciao. 0800 220 50. Dennis, 27. Guten Morgen, Dennis. Guten Morgen, Domian. Dennis fährt Auto. LKW. Oh. Und du bist am Fahren gerade. Genau, aber über Headset. Schlechte Leitung, schwer zu verstehen. Ich glaube, wir können nicht lange reden, weil es zu laut ist. Okay. Ja. Kannst du nicht nebenan, ist da nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass du irgendwo ranfahren kannst? Ich muss meine Kunden pünktlich ausliefern. Ja, verstehe. Wir versuchen es mal. Lang wird es nicht gehen, weil es wirklich sehr laut ist. Okay. Ja, lieber Domian, es geht um Hartz IV, ne? Um die beiden Kracher gestern. Ja. So. Die haben ja gestern Abend, finde ich, den Vogel abgeschossen, ne? Ja, du bist ein Malocher, du arbeitest, du fährst nachts LKW. Richtig. Wie fandest du, dass die Jungs gesagt haben, uns das scheißegal, wir wollen Hartz IV und haben keinen Bock zu arbeiten? Das war krass, weil genau für so einen Menschen liefern wir Sachen aus, damit sie ihre Sachen in den Regale stehen haben. Genau. Und die sitzen mit ihren faulen Hintern zu Hause. Ne, und sind der Meinung noch, ja, mit Hartz IV, ich habe genug Kohle, also ich kann mir sogar Sky leisten. Ne? Was und, findest du, was sollte man mit denen machen? Also ich bin der Meinung, also viele sagen immer, Hartz IV zu wenig, Hartz IV zu wenig, da sollte man mehr geben. Ne? Ich bin der Meinung, anscheinend ist das genug Kohle, wenn die sich Leute noch Sky leisten können, weil also ich als Malocher muss mir überlegen, ob ich 30 Euro im Monat wegschmeiße für Sky. Weil wenn du arbeitest, hast du eh keine Zeit, Fernsehen zu gucken. Weißt du, was mich besonders daran geärgert hat gestern? Ist es laut. Durch die Meinung, die die kundgetan haben über sich, haben die... besteht einfach die Gefahr, dass ganz viele andere Menschen, die Hartz IV bekommen, diskreditiert werden. Richtig. Nee, ich glaube, wir können nicht reden, das ist zu laut. Also, ich sag mal so, verstehst du mich echt so schlecht? Ja, es ist immer, wenn dich jemand überholt, glaube ich, ist es extrem laut. Ja, ich wurde gerade vom LKW überholt. Ja. Okay, momentan ist keiner hinter mir, da könnte man wahrscheinlich in Ruhe weiterfahren. Okay, dann sag. Ich bin der Meinung, Hartz-IV-Empfänger sollten im Existenzminimum leben, damit sie mit dem Arsch rauskommen, verstehen Sie? Aber das ist alles so schwierig. Du gibst mir recht, dass es sehr viele Menschen gibt, die in Hartz IV sind, die das nicht gewollt haben und denen das auch zusteht, dass sie unterstützt werden. Klar, die dürfen natürlich nicht bestraft werden. Genau, ich rede auch nicht von kranken Leuten oder behinderten Leuten oder sowas, ne? Davon rede ich nicht. Aber so ein 24-Jähriger, ich bitte dich, was hat der? Okay, wenn er jetzt Bandscheibenvorfall hat, kann ich verstehen, aber das sind so seltene Fälle. Die Jungs sitzen den ganzen Tag zu Hause, der sagt, ja, ich war mal da, aber ich will für 10.000 Euro arbeiten gehen. Mhm. Wer bist du, dass du 10.000 Euro verdienst? Ja, ja. Also, deine Empörung ist, glaube ich, die Empörung von den meisten Zuschauern und Zuhörern. Dennis, wir brechen es mal ab, aber ich glaube, das Wichtigste hast du gesagt. Genau. Dafür danke ich dir sehr herzlich und gute Fahrt. Komm gut an, wo es auch immer sein mag, okay? Dankeschön. Tschüss. Ciao. Jo, tschüss. Kam euch das auch so laut vor? Wahrscheinlich durch meine Kopfhörer war es dann noch ein bisschen lauter. 1.25 Uhr haben wir. Morgen ist Porno angesagt hier bei uns. Das Thema heißt Porno. Ich möchte gerne morgen mit Pornodarstellern sprechen, mit Profis, die das wirklich schon vielleicht sehr lange Zeit machen, und mit Amateur-Pornodarstellern. Da möchte ich gerne mit Pärchen sprechen, die deren Beziehung oder deren Sexualleben vielleicht durch Pornos zerstört wurde oder vielleicht wiederbelebt wurde. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ganz spezielle Pornos mögen. Die Palette des Angebotes ist ja gigantisch. Erzählt uns, auf welche Art von Pornos ihr steht. Und natürlich will ich auch einen Porno-Gegner morgen hier sprechen, oder sogar mehrere. Also mit Leuten, die sagen, das ist alles schrecklich, Pornos. Menschen verachten, Frauen verachten, weiß ich was alles. Also Porno-Gegner. Also wenn ihr gerne mit mir morgen über Pornos reden wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung an oder auch gerne dann während der Sendung. Freie Themennacht heute. Kein Porno. Hartmut 57. Guten Morgen. Ja, hallo. Domian. Ja, Hartmut. Schön, dass du da bist. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist folgendes. Ich bin 57, wie du weißt, und ich bin... Kurze Zwischenfrage. Sprichst du mit Headset? Nee, ich würde jetzt mal den Lautsprecher im Handy wegmachen. Ja, so ist es viel besser, ja, genau. Ah, okay, wunderbar. Ja, ich bin Innenarchitekt und Diplom-Ingenieur und bin jetzt seit über 30 Jahren jetzt in diesem Job tätig, habe aber immer schon meine Leidenschaft zum Kochen gehabt und habe in meinen früheren Jahren ab 14 eigentlich schon Empfehlungen gehabt, dass ich in die gehobene Gastronomie eintrete als Lehrberuf. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich im Moment jetzt überlege, mache ich das nochmal so die letzten 10 Jahre meines Berufs. Wie, jetzt mit 57 nochmal eine Lehre als Koch machen? Ja, wie auch immer. Also, zurzeit bin ich gerade diese Woche in einem Praktikum in einer sehr gehobenen Küche, 2-Sterne-Küche, und erlebe das gerade mal live. Und das macht einfach riesen Spaß. Das finde ich ja völlig schräg, dass ein 57-Jähriger nochmal eine Lehre machen will als Koch. Du bist ein gestandener Mann, du hast einen tollen Beruf. Was mir jetzt gleich spontan einfällt, du hast wahrscheinlich in deinem Beruf bislang gutes Geld verdient. Hab ich. So, wenn du jetzt... Hast du so viel Geld? Je mehr ich verdient habe, umso unglücklicher wurde ich privat. Warum hast du dich eigentlich damals dann für diesen Beruf entschieden? Gut, als ich 14 war, kriegte ich eine Empfehlung von einer Verwandtschaft einem der besten Häuser Deutschlands als Koch anzufangen. Parallel hat man aber auch in meiner Kindheit erkannt, dass ich ein guter Architekt wäre oder wie auch immer. Also Kreativität ist hier das Thema. Aber irgendwann musstest du es ja für dich entscheiden. Gehe ich den Weg des tollen Kochens oder gehe ich in die Architektur? Genau. Also ich habe im Prinzip dann, was Architektur oder Gestaltung angeht, habe ich dann Möglichkeiten für mich gesehen, Architektur, Innenarchitektur oder wie es damals noch hieß, Grafikdesign. Und hast damals so für dich gedacht, das ist dann vielleicht doch der bessere Weg? Ja gut, ich wollte, das war so mein Ziel, ich wollte dann noch mal eine akademische Ausbildung machen. Das war so mein Ziel. Ja. So. Und deswegen habe ich diese Berufung, wenn ich will, ich hätte nicht sagen, aber diese Leidenschaft des Kochens habe ich dann damals nicht angenommen. Hat dir denn die Ausbildung und das Studium der Architektur, hat dir das Spaß gemacht? Ja, wahnsinnig. Ich habe mit keins abgeschlossen. Ich war unter den, ich weiß nicht mehr wie vielen, besten deutschlandsweit und kriegte alle meine Förderungen und sowas. Also ich habe total viel Spaß an diesem. Aber irgendwann hörte der Spaß auf? Ja, gut, die Karriere ging immer weiter. Mhm. Man hat immer besser verdient, kam immer in höhere Positionen. Und ich merkte aber langsam, je mehr man verdient, umso weniger hat man Freude an dem Geld. Weil das hängt auch damit zusammen, dass man dann natürlich unheimlich viele Verantwortung übernimmt und ganz viel... Wenn man viel Geld verdient, übernimmt man viel Verantwortung? Wie meinst du das? Man verdient nur mit viel Verantwortung. Also man verdient nur mit Verantwortung, ich verstehe. Übernahme, ja, auch mehr Geld. Mhm. Das habe ich lange Zeit auch versucht, weiter auszubauen. Aber das Geld hat dich nicht unglücklich gemacht, sondern die Tätigkeit, die du... Nein, nicht die Tätigkeit. Genau umgekehrt. Je mehr Geld ich verdienen konnte, umso weniger hatte ich private Freude. So. Aber wenn das du, nehmen wir mal an, du hättest weniger Geld verdient für das, was du als Architekt gemacht hast, dann hättest dir besser gefallen? Nein, ich hatte immer gemeint, je mehr Geld ich verdiene, umso besser geht's mir. Aber das war nicht der Fall. Also hing es irgendwie schon mit der Arbeit zusammen. Mhm. Das Geld alleine hat mich nicht glücklich gemacht. Ja. Hast du denn jetzt so viel Geld auf die hohe Kante gelegt, dass du dir eine Lehre leisten kannst? Ich bin dabei, alle meine Belastungen zurückzufahren und Dinge abzugeben, um mich vielleicht diesem nochmal neuen Thema auch widmen zu können. Darf man eigentlich mit 57 noch eine Lehre als Koch machen? Ich bin im Moment gerade in einem Praktikum seit dieser Woche bei einem der angesagtesten Köche überhaupt in Deutschland, mit 3 Sternen ausgezeichnet. Und da erlebe ich übrigens Folgendes, dass dieses Handwerk derart respektabel ist, dass man hier eine Leistung abliefert als Koch. Wahnsinn. Was die Leute machen, das ist genial. Das heißt, du hast Blut geleckt. Ich habe jetzt erst Blut, aber ich bin ja auch aufgrund meiner Berufslaufbahn bin ich ja auch immer in der Gastronomie zu Hause gewesen. Also auf der anderen Seite, ich habe immer dann auch teilweise geplant und habe vieles erlebt, aber ich habe auch viele Kontakte, Kontakte zu diesen. Also das ist aber jetzt so, dass es dir so gut gefällt, dass du eigentlich fest entschlossen bist, diesen Weg jetzt zu gehen. Nicht fest entschlossen. Das ist ja genau der Grund, warum ich jetzt mit dir Kontakt aufnehmen wollte. Ich muss immer wieder ein bisschen nachfragen, weil du wirklich auch für mich nicht so gut zu verstehen bist. Du bist nicht fest entschlossen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn man schon akademische Ausbildung hat. Mhm. 57 ist, jetzt vielleicht nochmal 10 Jahre richtig was drehen möchte. Aber Hartmut, Mensch, was für eine Frage. Wenn das letztendlich eine Leidenschaft dein ganzes Leben lang war, du mit so einer großen Freude dabei bist und jetzt auch in dem Praktikum das siehst, was das für ein tolles Metier für dich ist und du das irgendwie organisieren kannst, auch finanziell in deinem Leben und die Möglichkeit besteht, eine Lehre noch zu machen, in Gottes Namen, dann mach sie. Das ist doch eine ganz tolle Sache. Das Thema ist doch dich. Jeder andere Akademiker würde doch sagen, ist der verrückt. So. Ja, dann lass sie sagen. Ja? Ich habe Respekt. Ich habe Respekt vor dir. Ich finde das mutig und toll. Auch das Thema von den beiden gestern da, die da lieber Hartz IV sind als sonst was. Mhm. Das, Da geht mir die Galle hoch. Mhm. Ich muss dich jetzt aber nochmal fragen, du hast mir gerade nicht richtig geantwortet darauf. Darf man, auch vom Gesetz her, Berufsschule und all so ein Gedöns, darf man in dem Alter noch eine Lehre machen? Darf man, okay. Es gibt auch mit 70 noch Leute und mit 80 noch Leute, die noch anfangen, sich an der Uni einzuschreiben. Das geht alles. Okay, Uni weiß ich, aber ich weiß nicht, wie es in handwerklichen Berufen ist, ob das da auch möglich ist. Okay. Geht alles. Und da, wo du jetzt dein Praktikum machst, könntest du denn da eine Lehre machen? Also das ist so, dass ich einige hohe Köche kenne, also die hoch ausgezeichnet sind. So. Und ich habe viele in meinem Umfeld, die bereit wären, mich zu fördern. Ja, also ist das schon mal ganz gut. Bist du verheiratet? Ich bin jetzt im Moment Single, also geschieden. So. Ah, du bist Single, also frei. Ich wollte mich fragen, was deine Frau dazu sagt. Aber die so. Frage. Und das ist halt so ein Thema. Ich bin im Moment in einer Situation, ich kann einfach das machen, was meine Berufung ist, weil ich jetzt keinen fragen müsste. Mhm. Und ich würde mein Leben nochmal neu aufstellen wollen. Also. Da vielleicht nochmal, nochmal 10 Jahre, einfach nochmal was zu bewegen. Also gibt es doch gar kein Aber und zu zögern, Hartmut. Mach es. Mach es, mach es, mach es. Das ist dein Traum, verwirkliche dein Traum. Ja gut, aber das ist doch schizophren. Andere, die gehen nach oben, also von Handwerk nach weiter und bilden sich weiter und ich fange jetzt an, rückwärts zu gehen. Gut, aber was interessieren dich die Lebensläufe der anderen Menschen? Dieses ist dein Lebenslauf. Und ich finde, das wäre ein ganz toller Lebenslauf. Du hast einmal in einem Bereich einen großen Erfolg hingelegt, hast aber dein ganzes Leben lang irgendwie einen Traum gehabt. Und jetzt gehst du mit 57 hin und verwirklichst den zweiten Traum. Zöger doch nicht. Ich fange ja nicht an wie ein Lehrling mit 17 oder mit 15 oder 16. Ich habe verschiedene Ausbildungsstufen. Diese Ausbildung wäre ja ein bisschen anders gelagert. So. Das heißt, ich würde ja schon anders starten. Ja. Aber das, was mir jetzt die Tage einfach zu Ohr kommt, ist ja positiv, sehr positiv. Ja. So. Das ist doch gut. Ja. Hartmut, ich kann dich wirklich mit voller Überzeugung ermuntern, das zu machen. Und ich bin sicher, wie du mir jetzt dein Leben geschildert hast, dass du dann in ein paar Jahren, wenn du erstmal etabliert bist als Koch, sagen wirst, das war das Beste, was ich tun konnte. Mit 57 kannst du es noch machen. Und ich gehe natürlich nicht in irgendwo Gaststätte, sondern es geht mehr um diese hohe. Ja, gut, dann gehst du halt da rein. Ja? Jetzt ist unsere Zeit weg. Ich kann dir das nur so klar sagen. Wir würden uns auch im Kreis drehen. Kümmere dich nicht um die Lebensläufe der anderen Menschen. Mach dein Ding, aber mach es. Und werde glücklich. Ganz genau. Ich drücke dir die Daumen. Alles Gute. So. Und dir wünsche ich noch die Zeit, wo du jetzt noch diese Sendung machst. Alles Gute. Sehr nett. Vielleicht schickst du mir noch ein Autogramm. Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Und ich freue mich auf das, was du vielleicht nach dieser Zeit mal machen wirst. Freue ich mich auch drauf. Ich bin ganz gespannt. Ach gut, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Danke dir. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Luise. Oder Luise. Luise. 58. Hallo. Hallo. Guten Abend, Domian. Sag ich Luise oder Luise? Luise. Luise. Ja. Meine Liebe. Ja. Um was geht's? Ich habe eine ganz seltene Krankheit, das nennt sich Fissuren. Das ist im Analbereich, da habe ich 3 Stück. Mhm. Und was? 3 Stück? Was? Ja, was? So 3 Risse kann man auch sagen. Risse? Ja, Risse im Analbereich. Das klingt schmerzhaft. Boah, das ist ganz schmerzhaft. Woher kommen die Risse? Ja, keine Ahnung, ich bin an den Hämorrhoiden operiert worden im April. Und dort noch kamen die Beschwerde. Bist du denn dann nochmal zum Proktologen gegangen und hast das untersuchen lassen? Ja, die konnten mich gar nicht untersuchen. Da haben sie mich wieder in Narkose gelegt. Oh. Also ich bin 5-mal operiert worden bis jetzt. Ich war auch immer sehr kleine Krankenhaus, was ich im Nachhinein bereut habe. Ja. Und war nicht zufrieden. Und jetzt war ich immer größere. Die 5. Operation war jetzt immer größere. Und jetzt stehe ich vor einem künstlichen Ausgang. Ach. Ja, da habe ich halt sehr große Angst. Aber wenn die operieren, das heißt, die müssen doch irgendeine Diagnose haben oder eine Vorstellung von dem, was da los ist. Was ist denn da los? Warum entstehen diese Risse im Analbereich? Das sind Risse, ja, das Gewebe ist so schwach. Mhm. Das sind Risse, können so groß wie ein Fingernagel sein. Mhm. Und die heilen nicht so. Ich habe auch einen Reizdarm dadurch gekriegt und muss mindestens fünfmal am Tag auf die Toilette. Und da wird das jetzt mal gereizt wieder. Und ich lebe mit Morphium und starke Schmerzmittel. Was haben die denn da operiert? Die haben in der letzten OP, also in dem kleinen Krankenhaus wurde, haben sie das irgendwie nicht gesehen, diese Risse. Und in dem größeren Krankenhaus haben sie gesagt, es ist abgeschält worden und ausgekratzt worden. Mhm. Und ja. Wie? Nochmal, die operieren dich in dem kleinen Krankenhaus, sehen aber nicht die Risse, ja, doch nur deshalb wurdest du doch operiert. Was haben die denn dann operiert? Die Hämorrhoiden haben sie mir operiert. Ach so, das war der erste Eingriff. Und das ist zweimal aufgegangen. Zweimal ist das aufgegangen, die Naht, wo es furchtbar geblutet hat. Mhm. Und ich dann wieder operiert werden musste und wieder. Ich würde wegen so einer Sache auch niemals in irgendein Feld-, Wald- und Wiesenkrankenhaus gehen. Ich würde da immer sofort eine Fachabteilung Proktologie aufsuchen. Ja, ja, ja. Ja, ich hatte auf eine Freundin gehört und die hat gesagt, ach, das sind die Spezialisten, ja. Na gut, jetzt bin ich ja in dem Größeren. Mhm. Und ich wollte jetzt nur mal hören, ob das noch mehr so Leute gibt, wo man sich mal austauschen kann. Luise, könnte. Es gibt, es ist eine Volkserkrankung, gerade Hämorrhoiden haben wir hier in der Sendung auch schon so oft drüber gesprochen, hat jeder Zweite hat das. Das ist jetzt ein spezieller Fall, wo man sich vielleicht gar nicht so austauschen kann. Man kann sich aber austauschen über gute Kliniken und gute Ärzte. Da, wo die Größe des Krankenhauses ist vielleicht auch gar nicht mehr so ausschlaggebend, sondern die Spezialisierung ist ausschlaggebend. Ist das Krankenhaus, gibt es da eine proktologische Abteilung? Ja. Ja, okay. Ich bin ja in guter Hand jetzt. Ich bin eigentlich in guter Hand. Da hast du ein gutes Gefühl. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Und wenn ich den Ausgang machen müsste, und wahrscheinlich komme ich nicht drum herum, und dann ging ich auch wieder dorthin, ne? Aber ich wollte halt nur mal hören, ob es mehrere Leute gibt, wo so Fissuren, man nennt es ja Fissuren. Luise, wenn ich das jetzt hier aufrufe, kriegen wir Tausende und Tausende von Mails, das sage ich dir. Da findest du gar nicht mehr durch. Ah. Weil das so viele Leute haben, diese Erkrankung. Ich bin ja gerne behilflich so mit Aufrufen und so, aber ich glaube, dass wir schaffen es nicht und du wirst auch nicht Herr über die Infos, die du da bekommst. Was ich jetzt anbiete, ist, dass wir dich nochmal zurückrufen und wir schauen mal zusammen durchs Netz mit dir und für dich, wo du vielleicht Selbsthilfegruppen finden kannst, wo du Kontaktadressen kriegst und so weiter. Das machen wir aber im Hintergrund mit dir. Das ist gut, ja. Hast du denn, bist du im Internet? Hast du Nee, bist du nicht. Okay, dann können wir das ja für dich machen. Das ist schon mal ganz gut. Bist du in der Nähe einer größeren Stadt? Worms, ja. Worms, okay. Dann wissen wir da Bescheid. Das machen wir, das verspreche ich dir, das machen wir gleich für dich. Ah. Nochmal die Frage, aber zu deinem Fall. Ich meine, einen künstlichen Ausgang zu kriegen, ist ja nun keine Kleinigkeit. Was für Gefühle hast du denn bei der Vorstellung? Also ich habe furchtbare Angst, aber ich habe solche Schmerzen, dass ich die Schmerzen kann ich das Leben lang nicht aushalten. Mhm. Wie gesagt, ich lebe mit Morphium und Tabletten, das geht, also diese Schmerzen kann ich nicht. Ich gehe nicht mehr raus, ich bin depressiv geworden, meine Lebensqualität ist total hin, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass auch jedes Mal, wenn du zur Toilette musst und du musst jetzt oft zur Toilette durch den Reizdarm, dass das die Hölle ist. Ja. An Schmerzen. Ja, das stimmt. Das heißt, die Risse sind immer nach wie vor noch da. Ja, die bluten auch manchmal noch wieder. Mhm, ne? Also heilt es ja gar nicht ab. Ne? Haben denn die Ärzte, mit denen du es da zu tun hast, neben der Brachiallösung des künstlichen Ausgangs dir noch eine Hoffnung gemacht, dass es vielleicht irgendwie anders zu therapieren ist? Die Ärztin hat gesagt, bei der letzten OP jetzt also, ne? Ja. Und die hat gesagt, erwarten Sie keine Wunde. Ja. Und die hat auch vom Ausgang gesprochen, ja. Ja. Mhm. Aber jetzt hat mein Hausarzt auch gesagt, vielleicht kann man das ja wieder zurück, das kann man ja wieder zurücklegen. Kann man machen, ja. So ein künstlicher Ausgang. Mhm. Vielleicht bis das endgültig abgeheilt alles ist. Ja, dass es nicht mehr gereizt wird. Genau, ne? Genau. Das wäre vielleicht noch eine Hoffnung, dass man, wenn man das so hinbekäme, dass eine gewisse Zeit der stillgelegt wird, damit er Ruhe hat zum Heilen und du dann wieder hinterher... Ich habe furchtbare Angst davor. Ja, das glaube ich. Das hätte ich auch. Das glaube ich dir sehr gerne. Luise, ich verspreche dir, wir rufen dich jetzt an und machen uns für dich schlau, damit du noch gute Infos bekommst. Ah, danke schön. Vielen Dank. In der Hoffnung, dass da was Ordentliches bei ist und ich drücke dir die Daumen, dass es doch ein gutes Ende nimmt alles. Ja. Von Herzen alles Gute und du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, wieder. Danke schön. Tschüss, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Timo und Timo ist 27. Guten Morgen, Timo. Hallo. Ja, Timo, grüße dich. Um was geht's bei dir, Timo? Ja, und zwar wurde ich in meiner Kindheit Ich höre zu. Von meinem Vater halt sexuelle Handlung gezwungen. Als du Kind warst. Wie alt warst du da, Timo? Vom 10. bis 14. Lebensjahr. Ja, sprichst du auch mit irgendwie einer Freisprechanlage oder Headset? Ja. Sprich mal ganz normal mit dem Hörer mit mir, dann klingt das besser, können wir uns besser verstehen. Kannst du es mal umstellen? Kannst du es mal umschalten? Ja. Ich bitte euch sowieso, wenn ihr anruft, bitte ganz normal telefonieren, weil das ist immer alles schwierig. Timo, sag mir nochmal das Alter vom 12. bis 14. Lebensjahr. Genau. Von deinem Vater. Ich hab's meine Mutter nie gesagt. Es war dein leiblicher Vater. Er war mein leiblicher Vater, genau. Hatte mich und meine Mutter geschlagen, dann hatten sie sich halt getrennt. Was hat denn der Vater genau mit dir gemacht? Im Intimbereich angefasst und die Innenschenkel gestreichelt. Musstest du bei ihm auch etwas machen? Ich glaube, das ist auch ganz schlecht zu telefonieren. Hallo? Mit dir, Timo. Kannst du das nicht irgendwie, kannst du nicht ganz normal den Hörer in die Hand nehmen, weil es knackt und knistert ungeheuer? Ja, so. Ja. Das kann ich tun. Ja. Ich hatte gerade gefragt, Timo, ob du bei ihm auch etwas machen musstest. Ja, also halt sein Glied anfassen und halt masturbieren. Und also Fotos und sowas halt. Bitte? Ich musste mir Kleider anziehen und dann hat er Fotos von mir gemacht. Du musstest dir Kleider, also Frauenkleider anziehen? Ja. Mit wem hast du eigentlich schon... Dann, als meine Mutter weg war, dann hat er mich grob angefasst und welche? Mich dann immer erpresst halt, dass ich... Welche Frauenkleider musstest du anziehen? Die von deiner Mutter? Nein, die hatte er aus irgendwelchen... Achso, die hatte er gekauft, besorgt irgendwoher. Irgendwo hatte er die her. Wem hast du das eigentlich schon mal erzählt? Na, meinen Freunden. Also ein, zwei Freunden von damals. Als ich denen erzählt habe, seitdem sind es nicht mehr meine Freunde halt. Es sind nicht mehr deine Freunde, seitdem du das erzählt hast? Ja. Weil deswegen sowas kann man wirklich keiner erzählen. Hast du eigentlich Alkohol gerade oder heute getrunken? Ja. Ah, deshalb. Ich verstehe schon. Deshalb sprichst du so komisch. Du bist ein bisschen besoffen. Ja, ich musste mir ein bisschen Mut antrinken, ja, verstehe, um das Thema anzusprechen. Ja, ist okay. Verstehe. Hast du es deiner Mutter nie erzählt? Nein. Warum nicht? Ja, weil ich Angst hatte, meine Männlichkeit zu verlieren. Mhm. Du hast dich geschämt. Ja. Wie kam es, dass er dann mit 14, als du 14 warst, aufgehört hat, dich zu belästigen? War dann, sind wir das eine Mal nach Italien in Urlaub geflogen. Und dann waren wir am Strand in einer Bar essen. Mhm. Also dein Vater, deine Mutter und du. Ja, und da hatten wir Berlusconi getroffen. Wen habt ihr getroffen, Berlusconi? Timo, ich will vorstellen. Ich habe mir eine Handvoll Mehl ins Gesicht geschmissen und meinte, komm, wir gehen jetzt ins Bunga Bunga. Seht ihr? Das ist wieder so ein Fall, der mich jetzt wirklich sehr ärgert. Er hat von einem sexuellen Missbrauch gesprochen, angeblich. Ich habe in dieser Sendung schon mit so vielen Menschen gesprochen, die sexuellen Missbrauch wirklich erlebt haben. Und ich finde es so scheiße von dir, du Typ, wie immer du heißen magst, dass du dich auf Kosten von diesen Menschen lustig machst. Du machst dich nicht auf meine Kosten lustig. Ich halte das ja aus. Für mich ist das egal. Aber es tut mir für all die Tausenden von Menschen leid, die sexuell missbraucht wurden. Und du, Hirni, machst dich lustig über Menschen, die so ein Leid erfahren haben. Erzähl mir doch irgendeine scheiß Sexgeschichte aus deinem Leben. Irgendwas, das ist mir dann völlig Schnuppe. Aber nicht sowas. Das finde ich wirklich, finde ich eine ganz, ganz arme Leistung, muss ich dir sagen. Annette ist 45. Guten Morgen, Annette. Ja, guten Morgen. Ich grüße dich, Annette. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich immer mit dem Thema Meth konfrontiert werde. Mit welchem Thema? Meth. Das ist diese schlimme Droge. Ach, Crystal Meth. Okay. Ja. Okay. Ja, das ist die ganz schlimme Droge, die leider Gottes immer mehr, sich verbreitet. Ja. Wie eine Seuche, Domian. Wie eine Seuche ist das. Inwiefern bist du damit konfrontiert? Meine Söhne konsumieren da. Also ein Sohn ist seit 4 Jahren clean. Der lebt in Bayern jetzt. Mhm. Aber ich habe 2 andere abhängige Söhne jetzt. Ein anderer ist schon im Gefängnis. In der Familie kommt das so geballt vor bei euch? Ja. Wie erklärst du dir das, dass in deiner Familie 3 Söhne an diese Droge geraten? Also ich nehme mal an, das Suchtpotenzial, ich habe mich belesen, soll ja auch in den Genen liegen. Und der Vater der Kinder ist auch Alkoholiker. Mhm. Und da ist schon mal sowas wie ein Grund da. Haben die Jungs sich dann gegenseitig da drauf gebracht und animiert? Nein, dafür waren sie zu unterschiedlich, eigentlich auch vom Charakter her. Die sind durch andere Leute daran gekommen. Mein Jüngster ist jetzt 14 und ich habe mit ihm einen Test gemacht vorgestern. Mhm. Und morgen gehe ich mit ihm zum Jugendamt. Und der Jüngste nimmt es auch? Und ich wünschte mir... Ich habe gerade gefragt. Und der Jüngste nimmt es auch? 14 ist er, ja. Und der nimmt auch Crystal Meth? Ja, ich habe es getestet zu Hause. Wie kommt er daran? Das sagt er mir nicht so direkt. Er umspielt das. Er sagt von Freunden, er möchte keine Namen nennen. Mhm. Du hast es dann ja leibhaftig erlebt. Was macht diese Droge mit Menschen? Diese Droge raubt erstmal die Seele der Kinder. Was heißt das konkret, es raubt die Seele? Das Licht aus den Augen ist weg, wenn die Kinder mit dir reden. Die Freude aus dem Gesicht ist weg, wenn du denkst, sie freuen sich. Du merkst, dass es eine euphorische Freude ist. Die Kinder lügen und bestehlen dich als Mama und Geschwisterkinder werden auch bestohlen. Welche körperlichen Auswirkungen hat die Droge? Ja, entweder erzählen sie wirres Zeug von irgendwelchen Treffpunkten, die sie hatten, und die sind gar nicht da. Also sie haben ein total verschobenes Wahrnehmungsbild. Also manchmal kriegen die gar nicht mehr mit, was Tag und Nacht ist, weil sie so lange wach sind. Okay, das sind die psychischen Dissonanzen, aber was ist körperlich? Sieht man es auf der Haut? Fallen die Zähne aus oder was passiert? Also körperlich war es bei meinem einen richtig schlimm. Die Zähne sind noch nicht ausgefallen, aber es war schon fast ein Nierenschaden da. Und er ist geschlürft, er hat gesappert. Die Motorik war nicht mehr zu kontrollieren. Dieser Sohn, der geschlürft hat und gesabbert hat fast, wie viele Jahre hat der das genommen? Der hat ein halbes Jahr nur, ein halbes Jahr. Und wie alt war er da? Da war er 16. Nur ein halbes Jahr, das heißt nach einem halben... Nur ein halbes Jahr. Er hatte ein IQ von fast 130. Alles ist im Keller. Das verdeutlicht, was für eine unfassbar dramatische Droge das ist und wie gefährlich sie ist. Ja. Bleiben wir mal bei diesem Sohn. Ein halbes Jahr. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass er davon weggegangen ist? 4 Jahre. Hat er sich wieder erholen können? Erholen konnte er sich sehr gut. Aber er kann jetzt halt nur noch eingeschränkt einen Beruf erlernen, mit viel Unterstützung vom Amt. Das heißt, der IQ, das heißt die Intelligenz, wie du es gerade gesagt hast, die ist gelöscht. Zum Teil, ja, zum Teil. Nicht alles, aber zum Teil. Man merkt es schon, er hat auch vieles vergessen. Wie war das damals, wie kam es dazu, dass er aufgehört hat? Er lag nachts auf Intensivstation, er war schon zweimal klinisch tot, weil er dazu Alkohol genommen hat. Und da lag ein 11-jähriger Junge mit auf seiner Station und er ist gestorben, während mein Sohn dort in seinem Delirium lag und sich bedauert hat. Und darüber war mein Sohn so schockiert, dass der 11-jährige Junge alleine gestorben ist, ohne Mama und ohne Papa. Da hat er gesagt, nee, ich will das mal nicht. Ich habe ja noch eine Mama. Ah, er hat ihn das wachgerüttelt. Ja. Und immer wieder, wenn er mir das erzählt, weinen wir alle beide. Wie ging es denn dann, als er dann aus dem Krankenhaus rauskam? Wie lange dauert es, bis man sich gelöst hat von dieser Sucht? Also er lag über ein Jahr in der Klinik, was eigentlich sehr, sehr lange ist. Allerdings. Und das hat auch die Krankenkasse genehmigt, weil er schon sehr viel Schaden hatte. Und jetzt ist er über 3 Jahre in einem Drogenentzug gewesen und macht jetzt betreutes Wohnen. Also wird immer noch betreut mit 20 vom Jugendamt. Jetzt hat dein junger Sohn, der 14-Jährige, von dem du gerade gesprochen hast, der hat ja dieses ganze Drama von seinem Bruder mitbekommen und trotzdem hat er angefangen, das zu konsumieren. Ja. Wie erklärst du dir das? Also heute früh habe ich ihn gefragt, was es ihm gibt, warum er es gemacht hat. Und ich muss sagen, Domian, was er gemacht hat, er hat mit einmal ganz viel geweint. Und das hat mir gezeigt, es ist noch nicht zu spät, weil er hat noch Emotionen. Und daran halte ich fest. Ja, das ist ja gut. Das heißt, kannst du ihn berühren und ihm helfen. Ich kann andocken noch ein bisschen. Vielleicht noch ein kurzer Satz, die Sendung ist gleich vorbei. Zu dem dritten Sohn, wie geht es dem denn heute? Der sitzt in Haft. Und ich habe Kontakt, aber nur sporadisch. Nimmt er in der Haft denn auch noch Crystal Meth? Er sagt, er kommt in der Haft da auch dran, ja. Er kommt dran und konsumiert es auch? Ja. Das ist sehr schlimm. Lieber Annette, es tut mir leid, dass wir jetzt gar nicht wegen unserem Idioten gerade konnten wir jetzt gar nicht so lange reden. Ja, ich finde das schlimm, weißt du, denn ich bin auch missbraucht worden. Genau, ja, deswegen, das hatte ich gerade ja schon gesagt. Es tut mir leid, dass wir jetzt nicht haben so lange sprechen können, aber ich biete dir auch an, dass wir dich gleich nochmal anrufen, okay? Ja. Okay, dann leg bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Bis dann, tschüss. In der Technik, Volker Thake. Morgen heißt unser Thema Porno. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.